20. Dezember. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Die Vöglein am Weihnachtstage von einem unbekannten Autor. Am hochheiligen Weihnachtsmorgen war eine große Versammlung der kleinen Vögel dort hinter dem Fliederbaume, der zwischen Hof und Garten steht, rechts neben der Scheune, links von den Kornstollen, die in der letzteren keinen Platz gefunden hatten. So viel Segen hat der Herr gegeben. Der Spatz war mit seinem Hause und Geschlecht am stärksten vertreten in der Versammlung, und alle, die seines Stammes waren, hatten ihre Federn aufgepustet und sahen aus, als wenn ihnen etwas recht Widerhaariges begegnet wäre. Die Lerche saß zwischen den Furchen des nahen Ackers und hob wohl je und dann ein wenig nach oben und wirbelte ein kurzes Kyrie oder Gloria heraus, je nachdem ihre Gedanken kamen und gingen. Finken und Goldammer waren zugegen, fröhlichen Herzens, wie immer, und die schwarze Amsel saß bald an der Innenseite der Hofmauer, bald an der Außenseite, fuhr dann wieder in den Bach hernieder, tauchte unter und auf und flog in den Baum unter die übrigen Vögel und pries die Kaltwasserkur, die so fröhlich und frisch macht, wie nichts anderes. Die Raben aber und die Nebelkrähen und was sonst aus dem Geschlechte derer von Greifegern war, die allezeit finden, was niemand verloren hat, saßen auf dem Kornstollen zu oberst und ringsumher und war ihrer eine große Schar und hatten das große Wort. Aber der Spatz hub an zu klagen, nämlich also: »Bin um meine Nachtruhe gekommen, denn schon vor Tage begann es auf allen Türmen zu läuten, als ob Feuer wäre. Ich flog im Dunkeln heraus, denn es schien gar hell um mich her, als brannten die Häuser von innen. Viele Lichtlein waren angezündet, und ein grüner Baum, auf welchen sie brannten, war mit vielerlei Früchten, wie ich sie nimmer auf einem Baume gesehen, behangen, und sie brannten in allerlei Farben. Wir aber haben nichts davon, und unsere Bäume sind leer und haben nicht einmal Blätter zu unserer Bergung bei der Winterkälte. Wir werden erhungern oder erfrieren, je nachdem das Futter rarer oder die Kälte größer wird.« Aber die Lerche scharrte die Ackerwern hervor, die der Maulwurf mit der Erde zugleich auswarf, und die Amsel half ihr manch Würmlein auslesen, und das war deren Morgenimbiss. Der Hirt trieb seine Herde durch den Hohlweg, und die Dornensträuche an beiden Seiten und das Gestrüpp der Brombeeren und Wildrosen hatten die Klage der Vögel gehört und reckten ihre Zweige über den Weg, also dass die Schäflein von ihrer Wolle daran ließen, eines mehr, das andere weniger, keines aber so viel, dass es darüber zu Schaden gekommen wäre. Aber die Vögel waren hinter ihnen her und sammelten die Wolle und trugen sie in ihre Behausung, die einen in die Astlöcher der Bäume, die anderen in die Mauerritzen oder Erdhöhlen, und es ward ihnen wärmer und wärmer. Während sie von den Dornen die Wolle sammelten, gewahrten sie die rötlichen Hainbutten, welche die Kälte süß und mild gemacht hatte, und verkosteten sie fröhlichen Herzens. Wiederum läuteten die Glocken auf den Türmen ringsumher, und das Haus ward geöffnet, und die Bewohner gingen hervor, die Mägde voran, dann die Söhne und Töchter, die Hausfrau aber und der Meier beschlossen den Zug. »Vater«, sprach der älteste Sohn, »es ist übel bestellt um unsere Kornhaufen im Felde, wenn wir nicht zuvor, ehe wir in die Kirche gehen, unter die Schwarzenberger dort schießen, welche die Decklage schon zerrissen haben und bald zu den Ungedroschenen vordringen werden. Das Elsternvolk erntet auch gern, wo es nicht gesäet hat, fliegt aus der ganzen Nachbarschaft hier zusammen, und ich gebe ihm gerne kleinere Erbsen zum Futter, dass es satt wurde für immer und seines Geschwätzes ein Ende machte.« »Mitnichten«, sprach der Meier, Es soll kein Schuss fallen in der heiligen Weihnachtszeit und an dem gnadenreichen Tage der Geburt dessen, der zwar die Tische der Wechsler umstieß und eine Geißel aus Stricken flocht und Käufer und Verkäufer aus seinem Tempel hinaustrieb, aber zu denen, die Taubenpfeil hatten, sprach: Traget das von dannen. Er hat den armen Täublern kein Leid getan, und nimmer soll an dem Tage, an welchem die Tiere ihre Krippe ihm zur Wiege gegeben haben, als er bei den Menschen keinen Raum in der Herberge fand, ein Tier um etliche Halme oder Körnern willen auf meinen Feldern den Tod finden. Aber die Meierin war schon wieder zurückgekehrt, und der Knechte einer warf eine volle Garbe vor dem Hause auseinander und streute auf das Geheiß der Hausfrau den Tauben und Hühnern das Futter so reichlich, dass es für die kleinen Nachbarn auf dem Flieder mit zureichte und Raben und Elstern auch hier teilnehmen konnten, ohne dass die Hühner sie neideten oder die Menschen sie störten. Und auf dem Hofe war auch ein Stücklein von dem Friede auf der Erde, davon einst die heiligen Engel in der Weihnacht auf Bethlehems Flur gesungen. Und der Meier hat auf seinem Futterboden und in seiner Kornkammer keinen Mangel darüber gespürt, dass auch die Vöglein des Himmels mitgenossen hatten von seinem Tisch am hochheiligen Weihnachtstage. Merke dir, füttere auch zur Weihnachtszeit die armen Vöglein vor deiner Tür. Und wenn du nicht Lerchen und Amseln, Finken und Meisen und Ammern siehst, so gedenke derjenigen, die da ohne Federn sind, der armen Menschen, und vergiss nicht, dass der Engel des Herrn den Hirten gesagt hat: Ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Gehe hin zu den Windeln der Armut, und wenn du es tust in dem Lichte, das zu Bethlehem aufging, so wirst du in den Windeln und in den Werken der Barmherzigkeit das Jesu-Kindlein finden. Merke dir, wer glücklich sein will, muss auch andere glücklich machen. Merke dir, weil Jesus zu den Armen gekommen, darum können auch wir zu den Armen gehen. Ende von Die Vöglein am Weihnachtstage.